Mit der Nominierung von Kathleen Sebelius als Gesundheitsministerin hat Präsident Obama auch den letzten, noch offenen Posten im Kabinett besetzt. Eigentlich hatte der Präsident auf Tom Daschle gesetzt, seinen engen Verbündeten im Wahlkampf, der durch seine Jahre im Senat und Expertise im Gesundheitswesen als ideale Besetzung galt. Doch Daschle stolperte im Nominierungsverfahren über Steuerversäumnisse und so haftet Sebelius ein wenig das Etikett »zweite Wahl« an. Auch Sebelius hat die Präsidentschaftskandidatur Obamas früh unterstützt und galt im vergangenen Jahr als mögliche Wahl für das Amt einer Vizepräsidentin. Als Gouverneurin im Bundesstaat Kansas ist sie selbst in den USA wenig über die Grenzen ihrer Heimat hinaus bekannt. Im konservativen Kansas jedoch ist die Demokratin beliebt. Als Tochter eines demokratischen Gouverneurs und Schwiegertochter eines republikanischen Kongressabgeordneten hat sich Sebelius einen überparteilichen Ruf auch als Sozialpolitikerin erarbeitet. Wird ihre Nominierung im Senat bestätigt, trägt sie Verantwortung für die Umsetzung eines zentralen Wahlversprechens des Präsidenten, einer umfassenden Reform des Gesundheitswesens. Zu teuer, zu viele Mängel. Die Reform des Systems sei nicht länger nur wünschenswert, so Barack Obama anlässlich der Vorstellung von Sebelius, sondern haushaltspolitisch zwingend erforderlich. Healthcare reform that reduces costs while expanding coverage is no longer just a dream we hope to achieve. It's a necessity we have to achieve. Kathleen Sebelius übernimmt ein Ministerium mit über 65.000 Beschäftigten und einem Haushalt von mehr als 700 Milliarden Dollar. Ohne eine Reform des Gesundheitswesens gäbe es keine wirtschaftliche Erholung, so die designierte Ministerin in Washington. We can't fix the economy without fixing healthcare. Schon am Donnerstag beginnt der Reformprozess. Barack Obama hat zu einem sogenannten Gesundheitsgipfel eingeladen. Vertreter aller Parteien sollen über die Ausgestaltung einer Neuordnung diskutieren. Etwa 46 Millionen Amerikaner sind ganz ohne Krankenversicherung und angesichts der dramatischen Zahlen vom Arbeitsmarkt dürfte ihre Zahl schnell steigen, denn der Versicherungsschutz ist in den Vereinigten Staaten vielfach an den Arbeitsplatz gekoppelt. Als Wahlkämpfer hat Barack Obama die Krankenversicherung für alle versprochen. Als Präsident hat er in seinem ersten Haushaltsentwurf in der vergangenen Woche 634 Milliarden Dollar eingestellt für einen Fonds, aus dem die Kosten der Reform bestritten werden sollen. Doch bevor es soweit ist, muss eine politische Schlacht geschlagen werden. Viele Republikaner sehen in einer allgemeinen Krankenversicherung zu viel Staat und zu wenig Wettbewerb. Außerdem bringen sich die Lobbyisten in Stellung. Es wäre nicht der erste Anlauf zur Gesundheitsreform, der kläglich scheitert. Barack Obama. There are too many special interests and entrenched lobbyists invested in the status quo. That's Die Macht der Lobbyisten scheint gewaltig und ich verstehe die Skeptiker, doch wahr ist auch, ich bin nicht nach Washington gekommen, um den Lobbyisten zu dienen, sondern dem amerikanischen Volk. I came here to work for the American people. Gerade für das politische Tauziehen im Kongress wäre Tom Daschle der ideale Mann des Präsidenten gewesen. Er war in Personalunion auch für die Gesundheitspolitik im Weißen Haus vorgesehen. Kathleen Sebelius fehlen vergleichbare Washington-Insider-Kenntnisse. Präsident Obama berief zusätzlich Nancy Ann DePaul zur Leiterin der gesundheitspolitischen Abteilung im Weißen Haus.